Eine festgefahrene und selbstvergessene Gesellschaft wie die unsere braucht Quertreiber und unbequeme Geister, die ihr den Spiegel vorhalten. Als Synonym eines solchen Rebellen gilt heute sicherlich der Name Lunikow. Wir haben ihn besucht und über Kunst und Politik mit ihm geplaudert. Hallo Luni, willkommen im Radio Offensivstudio. Hi, hi. Schön, dass du hier bist. In unserer kleinen akustischen nationalbefreiten Zone. Was meinst du eigentlich? Bei der heute herrschenden Meinungsfreiheit, haben die Schüler überhaupt noch eine Chance, haben sie überhaupt noch die Möglichkeit, unvoreingenommen an nationale Musik ranzugehen? Unvoreingenommen sicher nicht, aber voreingenommen im Positiven, weil verbotene Früchte schmecken immer am besten. Und wenn ich an meine Schulzeit denke, also ich wäre auf nichts schärfer gewesen als auf das, wonach die Lehrer am meisten suchen. Ne? Sehr schön. Du hast mal ein Lied gemacht, die Nummer 1 in den Charts. Leider, muss ich mal sagen, ist es noch nicht so weit, aber wir sind hoffentlich auf dem besten Wege dahin. Mit Sicherheit. Bist du schon weit über die Grenzen der nationalen Bewegung hinaus bekannt. Wie kommt das? Ich habe wahrscheinlich die besten Mitmusikanten im Moment. Ja gut, aber daran wird es ja nicht nur liegen, ne? Oh ja, ich will mir selbst jetzt keinen Honig ums Maul schmieren. Ne? Mach doch mal. Leute, ja, der Bart ist zu lang. Ja, müssen sich die Leute selber ein Bild machen. Okay. Ganz wichtiger Punkt. Du hattest ja, gelinde gesagt, einigen Ärger mit der bundesdeutschen Justiz. Worum ging es denn? Es soll Leute geben, die es noch nicht wissen. Ja, also es ist erstmalig in der BAD eine Band als kriminelle Vereinigung verurteilt worden. Und ich persönlich als Gitarrist, Sänger und vor allem Texter dieser Band mit dem schönen Namen Lanzer war eben der Haupttäter und Rädelsführer und habe dafür 3 Jahre und 4 Monate kassiert. Und welche Konsequenzen hat das jetzt auf dein jetziges Schaffen oder auf dein zukünftiges Schaffen? Ja, das hatte erstmal die Konsequenz, dass ich jetzt, nachdem ich hatte ja ein halbes Jahr U-Haft schon weg, also dass ich dann fast 3 Jahre keine Musik machen konnte. Toll. Oder nur für mich alleine und die Schaben in der Zelle. Aber ansonsten hat es natürlich die Konsequenz, dass man jetzt nicht sehenden Auges gleich wieder ins Zuchthaus gehen möchte. Das heißt, es wird sich jetzt mit der neuen Band der Lunikow-Verschwörung doch erstmal an die bestehenden Gesetze gehalten und unter anwaltlicher Begutachtung unserer Texte Musik gemacht. Heißt das, dass der Rebell Luni jetzt gezähmt ist? Nee, komm nicht. Der Rebell Luni ist nicht gezähmt. Nee, aber sag mal so, beim ersten Mal ist es sicher mutig, aber nun immer wieder ins Gefängnis sehen, sehenden Auges nach jeder Platte, Sache, ist erstens nicht Sinn der Sache, zweitens würden die Strafen noch länger und davon hat eigentlich keiner was. Klar, ich meine, bei der derzeitigen Meinungsfreiheit hat man da als politischer Sänger überhaupt noch eine Möglichkeit, so zu wirken, dass es einen Sinn macht? Es ist schwieriger, aber es ist auch eine Herausforderung, sich immer wieder was einzufallen, worüber sich die Herrschaften ärgern, ohne dass sie einen einsperren können. Okay. Du bist ja seit einigen Jahren NPD-Mitglied. Warum hast du dich zu diesem Schritt entschlossen? Tja, das ist eine gute Frage. Ich sage mal so, wir müssen an dem Strang ziehen. Unsere Chancen außerhalb der Partei in den Kameradschaften sind minimal. Innerhalb des Rahmens einer Partei bestehen noch die meisten Möglichkeiten, etwas zu tun in unserem Sinne. Und Menschen können fehlbar sein, die Idee ist richtig. Und ich möchte einfach an der Sache auch mitbeteiligt sein und mit an dem Strang ziehen. Im Prinzip hast du schon quasi fast so mit beantwortet, wenn ich jetzt frage, wie kamst du überhaupt zur Politik? Weil ja viele sagen, ja, Musiker, muss man da Politik machen? Das ist immer eine wichtige Frage. Ja, die Frage stelle ich mir selbst immer. Bin ich Rock'n'Roller, der Nationalist ist, oder bin ich Nationalist, der Rock'n'Roller ist? Das ist genauso wichtig, als ob das zu tun da war oder das Ei. Von der Sache her bin ich schon als Kind sehr völkisch eingestellt gewesen durch den Einfluss meiner Großmutter. Die ist eine Ostpreußin und von dort vertrieben und die hat von Anfang an mir die entscheidenden Dinge auf dem Lebensweg gegeben und das hat mich bis heute nicht verlassen und wird mich nicht verlassen. Gut. Nun bist du ja bekannt als kreativer Künstler mit Danke. Viel. Na bitte, keine Ursache. Mit viel Witz, auch mit viel Tiefgang. Es widerspricht sich ja eigentlich nicht. Sind da trotzdem irgendwo zwei Seelen in dir, die miteinander kämpfen? Nee, überhaupt nicht. Zwei Seelen sind in mir, die miteinander kämpfen, weil die Paragraphen dieser Republik. Aber da muss ich die eine Seele im Moment stark zählen. Ansonsten gibt es im Leben eines jeden von uns schönere und weniger schöne Tage, und das hat eben dann was in den schöneren, wenn die lustigen Dinge komponiert, und in den graueren kommen dann eben auch mal ein paar ernsthafte Balladen zustande. Also das ist wahrscheinlich allen von uns. Natürlich. Die Musik im Auge. Ein Lied von dir erreicht sicher mehr Menschen, als 100.000 Flugblätter erreichen können. Nur ist die Frage, das Schwert Musik, wenn wir es mal so bezeichnen wollen, kann das noch geschärft werden? Kann es noch effektiver eingesetzt werden für die Sache? Wir arbeiten dran. Also jeder Einzelne sollte dran arbeiten, der Musik macht. Ja. Das heißt nicht, den Humor aus den Augen zu lassen und nicht immer was Lustiges zu singen. Ich mag nicht diese nur Bierernste, aber die Situation ist natürlich insgesamt ernst. Mhm. Und ich glaube schon, dass wir das Schwert immer wieder noch schärfer und noch besser einsetzen können und vor allem noch schlauer, dass wir uns eben nicht wieder von Kadi zerren können. Und das kann ich auch nur allen anderen Bands auf dem Weg geben, die jetzt in den Startlöchern stehen. Hast du noch zwei, drei Worte für die Hörer unserer neuen Schulhof-CD? Ja, Schulhof-CD, das heißt also, Schüler werden sein, die Sache hören. Dann kann ich nur sagen, eure Lehrer sind mit Sicherheit genauso eine Figuren, wie meine Lehrer an der DDR gewesen sind. Die erzählen immer das, was sie euch erzählen sollen. Glaubt ihnen nicht alles. Weder was die deutsche Geschichte angeht, noch was die heutige nationale Bewegung angeht. Und erst recht nicht, dass sie die Guten und Anständigen sind. Wir sind die Guten. Herrlich. Unsere Hörer haben ja hoffentlich alle oder viele auch schon deine neue Scheibe gehört. Sag mal noch drei Worte dazu, für die, die es noch nicht kennen. Was soll ich denn zu meiner Scheibe sagen? Die Hörer müssen zu meiner Scheibe was sagen. Du hast sie auch noch nicht gehört, habe ich gerade mitgekriegt. Ein unvorstellbarer Vorfall, dass ich hier interviewt werde von jemandem, der diese Scheibe noch nicht gehört hat. Dann kannst du mich auch nicht ausmeckern. Luni, ich meckere doch gar nicht. Ich danke dir für das Gespräch. Ich danke euch. Und ich werde sofort morgen mir deine Scheibe besorgen. Wunderbar. Ich überprüfe das. Bitte.